Kundgabe 2396. Empfangen durch Bertha Dudde am 5.7.1942. Verschiedene Ergebnisse. Wiedergeburt des Geistes. Von Gott berufen. Der Geist, der Weisheit austeilt, kann nur göttlichen Ursprungs sein. Und daher kann dieser Geist niemals irren. Es ist so nach alles zu glauben, was durch Geisteswirken entstanden ist, auch wenn es schwer annehmbar ist. Es bleibt nur zu prüfen, ob das Entstandene Geistwirken oder menschliches Erzeugnis ist. Und es ist dies sehr leicht festzustellen. Es muss zuerst in Betracht gezogen werden, welchen Zweck der Mensch damit befolgt, dass er dem Mitmenschen davon Kenntnis gibt, ob irdische Vorteile dadurch erzielt werden sollen oder lediglich der Gebewille ihn antreibt. Es muss weiter geprüft werden, ob das Entstandene geistige oder irdische Themen berührt. Es muss die Art des Entstehens beachtet werden und die Einstellung des Menschen, dessen Geisteswirken geprüft werden soll, zu Gott. Es kann niemals rein verstandesmäßig ein Werk entstehen, das nur rein geistigen Inhalts ist, ohne die Mithilfe Gottes, also das Wirken seines Geistes. Denn der Wille, geistige Probleme zu lösen, hat schon das Wirken des Geistes zur Folge. Und ist dieser Wille Gott zugewandt, so muss unweigerlich der Mensch im rechten Denken stehen. Das heißt, das Gedankengut aus der geistigen Welt entgegennehmen, das ihm von gleichfalls gottverbundener Geisteswelt zuströmt. Und so bleibt nur die Frage offen, weshalb verschiedene Ergebnisse verbreitet werden konnten, die alle als Geisteswirken hingestellt wurden. Es ist ein Unterschied zu machen, ob ein Mensch berufen ist dazu, göttliche Geistesgaben entgegenzunehmen und zu verbreiten, oder er sich selbst dazu berufen wähnt, ob er sich selbst ein Amt aneignet, bevor er die innige Verbindung mit Gott hergestellt hat, bevor er wiedergeboren ist im Geist. Die Wiedergeburt des Geistes muss vorangegangen sein, ehe der Geist im Menschen wirksam werden kann. Die Wiedergeburt des Geistes ist aber nicht immer vorangegangen. Und trotzdem wurden unter Nützung des Weltverstandes geistige Fragen aufgeworfen und beantwortet und also entstanden Lehren, die voneinander abweichen und die alle den Anspruch machen, als Wahrheit anerkannt zu werden. Es wurden also geistige Probleme nur verstandesmäßig gelöst, die wahrheitsmäßig aber nur vom Geist aus Gott gelöst werden können. Der Geist Gottes kann aber nur wirksam sein, wenn der Mensch wiedergeboren ist im Geist, wenn er in inniger, schlichter Verbindung steht mit Gott und nichts anderes ersehnt, als göttliche Wahrheit zu empfangen, im tiefsten Bewusstsein seiner Zugehörigkeit zu Gott und im heißen Verlangen nach der endgültigen Vereinigung mit ihm. Ihm strömt die reinste Wahrheit zu, und die Ergebnisse solcher Menschen müssen unweigerlich übereinstimmen. Den Grad der Hingabe an Gott können Menschen nicht beurteilen. Gott aber ersieht ihn, und er erwählet, die ihm dienen sollen, weil er ihren Willen und ihre Bereitschaft dazu erkennt. Es muss ein inniges Verhältnis bestehen zwischen dem Menschen und Gott, denn dieses innige Verhältnis ist Voraussetzung zur Wirksamkeit des Geistes in ihm und durch ihn. Es kann aber das innige Verhältnis auch nur scheinbar vor den Menschen hergestellt werden, von denen, die sich berufen glauben und es doch nicht sind. Denn weder Verstand noch Rang, weder Konfession noch Ämter sind ausschlaggebend für das Wirken des Geistes, sondern nur die Beschaffenheit des Herzens, die vor Gott aber nicht verborgen bleibt. Folglich kann nicht dort die Weisheit und die Wahrheit gesucht und erwartet werden, wo menschlicher Wille einen Beruf daraus gemacht hat. Denn die Berufung muss allein von Gott kommen, und berufen wird der Mensch sein, der sich durch Liebeswirken seiner Gnade würdig macht, der durch Liebeswirken die Fesseln des Geistes löst, also seine Seele öffnet dem geistigen Zustrom von außen. Diese erwählet Gott zu seinen Mitarbeitern, indem er ihnen die Wahrheit vermittelt, auf dass sie wieder lehrend diese weitergeben können. Und wer also von Gott gelehret ist, dessen Wissen wird übereinstimmen und keine Abweichungen voneinander enthalten. Doch zumeist werden diese Menschen zu finden sein außerhalb derer, die für sich das Recht zu lehren in Anspruch nehmen. Sie werden nicht zu jenen gehören, die durch Studium sich ein Wissen erworben zu haben glauben. Sie werden zu finden sein in den Reihen derer, die unbeachtet ihren Erdenweg wandeln. Sie werden keine Ämter haben oder solche anstreben. Sie werden nicht die Welt begehren und ihre Güter, sondern durch freiwillige Verzichtleistung sich die größte Gnade erwerben, das Wort Gottes in Empfang nehmen zu dürfen und von Gott selbst gelehrt zu werden. Es ist also die Wiedergeburt des Geistes zuvor unerlässlich. Es muss der Zustand eingetreten sein, dass der Mensch bewusst die Verbindung sucht mit Gott, dass er ihm dienen will, weil er sich als sein Geschöpf fühlt und den Zusammenschluss mit ihm begehrt in der Erkenntnis, dass dies sein Urzustand und seine uranfängliche Bestimmung ist. Diese Erkenntnis macht das Wirken des Geistes in ihm möglich und den Menschen auch für die Wahrheit aufnahmefähig. Denn ohne die Erkenntnis wäre ihm die Wahrheit unverständlich und sie würde nimmermehr als Wahrheit erkannt werden. Schulmäßig kann die Wahrheit wohl vermittelt, also weitergeleitet werden. Doch um sie erfassen zu können, muss der Geist Gottes im Menschen wirken können, was Liebetätigkeit zuvor bedingt. Menschen, die zu lehren sich berufen fühlen, sind jedoch nicht immer liebetätig und liebefähig, also auch zum Lehren unfähig, denn sie können nur weitergeben, was sie besitzen. Ihnen mangelt jedoch die Weisheit, wie ihnen die Liebe mangelt. Und was sie nun austeilen, kann niemals als göttliche Wahrheit angesprochen werden, denn diese behält Gott sich vor, sie denen bietend, die er erwählet, weil sie sich seiner Gnade würdig erzeigen. Amen.